Geh doch. Ich glaube ja, die allermeisten Menschen können und wollen sich nicht wirklich ausmalen, was ich in den letzten Jahren, die ich als Rechtsmediziner in der Gerichtsmedizin tätig bin, an Leichnamen und menschlichen Überresten zu obduzieren hatte. Ah, ein Pathologe. Nein, ein Rechtsmediziner. Oder ganz zeitgemäß Forensiker. Widerspenstiger Schädel. Jetzt. Ja, auch nicht gleich so. Die meisten Rechtsmediziner, und ich zähle mich unbedingt dazu, können es nicht leiden, wenn sie vor allem dank dieser schlecht recherchierenden Filmmacherleute fälschlicherweise als Pathologen bezeichnet werden. Aber die falsche Berufsbezeichnung ist noch das geringere Übel. Das Bild, was die meisten filmischen Schundwerke von unserer Tätigkeit zeichnen, ist einfach nur erbärmlich. Perfekt arrangierte Leichen in Luxus-Apartments. Natürlich vorrangig jung, hübsch und weiblich. Begehrenswert schön geschminkte, schlanke Leichname auf dem Obduktionstischen. Mit meist völlig intakten und friedlichen Gesichtszügen, als würden sie schlafen. Zäh. Die meisten Toten, die hier landen, kommen aus den unteren sozialen Schichten. Und das sind meist keine hübschen Leichen, wie sie in so vielen Filmen zu sehen sind. Tatsächlich landet auf den Obduktionstischen nur eine sehr überschaubare Anzahl an menschlichen Kadavern, die auch über ihren Tod hinaus mit so etwas wie Anmut oder gar Schönheit aufwarten können und die man optisch unversehrt aus hübsch designten Millionärsbehausungen von einem Kaschmirteppich aufgelesen hat. Gerade letzte Woche hatte ich hier eine junge, schlanke Frau liegen, von der ich nicht sagen konnte, ob sie wohl zu Lebzeiten ein hübsches Gesicht hatte. Ein Schwertransporter hat die Frau erfasst. Und dabei ist einer der Reifen des Transporters mitten über ihr Gesicht gerollt. Nun, an den Anblick von überfahrenen Igeln haben die meisten Menschen sich mehr oder weniger gewöhnt. Dass aber zum Beispiel der Kopf eines Menschen, der von einem LKW überrollt wurde, jener unappetitlichen Fleischesmasse gleicht, wie sie überfahrene Igel hinterlassen, wollen sich die meisten dann lieber doch nicht allzu bildhaft vorstellen. So. Manchmal komme ich mir wirklich hervor wie ein Schlachter. Was für ein Schweinkram. Viele meiner Kollegen werden ja nicht müde zu behaupten, dass man als Forensiker nicht abstumpfen darf. Aber sich an Anblicke gewöhnen und abstumpfen, dies liegt oft dicht beieinander. Spätestens nachdem man ein paar Dutzend Selbstmörder, Drogentote oder Opfer von Tötungsdelikten aufgeschnitten hat, ist man nicht mehr derselbe, wie man es noch zu Beginn dieser Tätigkeit war. Nicht wenige Forensiker entwickeln deshalb einen mehr oder weniger ausgeprägten Hang zum Sarkasmus. Und einige werden sogar Zyniker. Und wer will es ihnen verdenken? Wem würde es nicht verändern, wenn einen bereits halb verwesten Leichnam eines 6-jährigen Mädchens auf dem Tisch liegen hätte und herausfinden müsste, ob der Tod infolge von Schlaganwirkungen auf dem Kopf oder aufgrund starker Blutungen im Vaginal- und Analbereich eingetreten ist. Jeder Gerichtsmediziner geht anders mit einer solchen Situation um. Für den Moment handelt er professionell und tut seine Pflicht. Die Routine, das Abgestumpftsein, siegt für den Augenblick. Er öffnet die Schädel- und Bauchdecke, entnimmt Organe und Gewebeproben. aber irgendetwas in ihm verändert sich. Und diese Veränderung kommt meist schleichend. Ein Forensiker, der behauptet, seine Arbeit hätte ihn und seine Einstellung zum Menschen und Leben nicht verändert, lügt. So, entschuldigen Sie bitte, der Herr. Ich muss mal eben etwas sehr grobmotorisch zu Werke gehen. Aber Sie sind hier mittlerweile schmerzresistent. Ah ja. So. Also ich habe zum Beispiel irgendwann damit angefangen, mit meiner Kundschaft zu reden, während ich sie untersuche. Schönen guten Abend, mein Name ist Dr. Humboldt. Und wer Sie sind, versuchen wir jetzt beide gemeinsam und in Ihrem eigenen Interesse herauszufinden. Es ist nicht pietätlos. Zumindest ist es nicht pietätloser als der Tod selbst. Als diese vielen brutalen Arten des Sterbens, mit denen man als Forensiker tagtäglich konfrontiert wird. Naja, nichtsdestotrotz mache ich jetzt erstmal eine Pause. Ich habe mächtigen Kohldampf. Ich denke, ich werde mal rüberschauen ins Spezialitätenrestaurant. Dort gibt es heute gefüllten Schweinemagen und dazu eine herzhafte Nierensuppe. Das hört sich doch richtig lecker an. So, warten Sie, verehrter Herr. Ich setze Ihnen eben vorher noch schnell wieder Ihre Schädeldecke auf. Nicht, dass Sie hier kopflos herumliegen, während ich essen gehe. Laufen Sie mir ja nicht weg.